geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron, sein eingeborener Sohn, der Held aus Juda bricht herein, den Weg mit Freudigkeit zu laufen und uns Gefallene zu erkaufen. O heller Glanz, o wunderbare Segensschein,